Top 5, die Kinocharts-Kolumne. 1933 verstarb King Kong auf der Spitze des Empire State Buildings und stürzte in die Tiefe. Im gleichen Jahr wurde dann aber der Sohn des Riesenaffens für die Leinwand geboren. In der nächsten Woche nun kommt Kong Skull Island in die Kinos, was zur Frage führt, was uns die Affen generell im Kino bedeuten. Immerhin ist das Erbgut zu großen Teilen mit dem unseren identisch. Und das hat auch, wie Hartwig Tegler feststellte, im Kino nachhaltige Konsequenzen. Hier die Top 5 seiner Affenfilme. Würden Sie jetzt den Film starten? Wolltest du einen Affen? Da hast du deinen Affen. Jetzt kommt er auf mich zu! Lass nicht zu, dass er mich mitnimmt! Dass sie unsere nächsten Verwandten im Tierreich sind, Erbgut zu 96-99% mit unserem identisch, das hat auch im Kino nachhaltige Konsequenzen für die Affen. Und man kann... Mein Gott, das ist ja... Man kann... Platz 5. Den Titelgebern zu... Tarzan, der Affenmensch von W.S. van Dyck. Vater, dieser Schrei! 1932. Man kann natürlich zustimmen. Tarzan scheint eben, und das bitte ist nicht despektierlich gemeint, im Gegenteil, mehr Affe als Mensch. Nicht was seine Physiognomie betrifft, klar, sondern die Power, die er in den Lungen und in den Muckis hat. Die machen's. Wir können Jane also schon verstehen. Oh, Tarzan. Dessen sexuelle Potenz trifft in der Dschungelbadeszene Tarzan im Lendenschurz, Jane in zunehmend zerfetzterer Kleidung offensichtlich zutage. Was mache ich eigentlich hier? Allein mit dir? Vielleicht ist es besser, ich denke nicht zu viel darüber nach. Das ist schon sehr erotisch. Auch, weil 1932 in Hollywood noch Pre-Code-Ära war. Sexualität und Erotik konnten recht offen gezeigt werden. Ab 1934 mit dem Hays-Code ging es dann moralisch sauberer, sprich langweiliger zu auf der Leinwand. Cheetah übrigens, Tarzans Schimpansenfreundin, hält von dem Geturtel aller Ich, Tarzan, du Jane, nichts. Verstehen wir. In jedem Fall... Nochmal jetzt? Ist Tarzan sozusagen Stellvertreter des Affen in uns Kinogängern und damit Vorbild männlich potenter Urkraft? In gewisser Weise Vorfahre von Clint Eastwood. Platz 4. Der in Der Mann aus San Fernando von James Fargo, 1978. Mit Orang-Utan Clyde zusammenlebt und gern das T-Shirt auszieht, wenn er sich in illegalen Boxkämpfen prügelt. Danach gibt's natürlich Nüsschen für den wichtigsten Zuschauer mit Pelz. Frecher Hund, du bist ganz schön gerissen. Ein wunderbares Team, der Orang-Utan und sein männlicher Freund. Clyde übrigens kann nicht nur, wie eben gehört, rülpsen, sondern auch küssen. Küsst er mich auch noch, dieser verdammte Pavian? Was nicht stimmt, nicht Pavian, sondern roter Affe eben, Orang-Utan. Ein Kritiker meinte, es sei betrüblich, dass Clint Eastwood nun der Co-Star neben einem Affen sei. Ich hingegen meine, dass beide in diesem anarchischen Chaos einer Actionkomödie auf dem gleichen schauspielerischen Level agieren. Das ist... Oh, jetzt spuckt er mich auch noch an. Platz 3, Outbreak von Wolfgang Petersen. 1995. Auf der anderen Seite das Unberechenbare der Natur. Auch das sehen wir im Affen. Und die Angst davor befördert gruselig spannende Albtraumgeschichten auf der Leinwand. Doktor, sollen wir wieder beleben? Das ist zu spät. Das Virus in der Spucke des Affen, es hat epidemisch tödliches Potenzial. Nature Strikes Back. Daraus erwachsen fraglos die schönsten Horrorgeschichten im Kino und alles nur wegen eines süßen kleinen Rhesusäffchens. Ich bin der König im Affenstaat, der größte Klettermax. Platz 2, das Dschungelbuch von Wolfgang Reitermann, 1967. Was ja wohl ein Filmmusical ist, bei dem auch jeder Musical-Hasser von seinem fundierten Urteil ablassen muss. King Louis jedenfalls, der gerissene Orang-Utan aus dem Disney-Klassiker, hat einen unfassbaren Swing in seinen ewig langen Affengliedern, dass man auch nach Jahrzehnten beim Zuschauen noch ins Wippen kommt. Und Moglis Kommentar zu King Louis' Performance, Bruderchen Louis, du warst große Klasse. Dem ist natürlich rückhaltlos zuzustimmen. Wobei nicht vergessen werden darf, dass auch Baloo, der Bär, am Ende von Ich wäre gern wie du, im Kostüm bestehend aus Röckchen und Kokosnussgebiss, sich wunderbar zum Affen macht. Platz 1, King Kong. Von Peter Jackson, 2005. Die Verkleidung des Affen, wenn er zum Giganten wird, erledigt natürlich heute der Computer. Aber wenn Meister wie Peter Jackson sich den XXL-Gorilla King Kong vornehmen, diese eine Szene, nur die eine. King Kong hat Naomi Watts in der Hand und rutscht auf seinem voluminösen Hinterteil über den zugefrorenen See im New Yorker Central Park. Immer die blonde, lachende Frau in der Pranke haltend. Beide freuen sich an diesem wunderlichen wie wunderbaren Pas de deux. Welch Poesie in freier Bewegung. Ein Moment purer Kinomagie. Scusi, Affen-Kinomagie. Die Affen-Kinomagie magisch aufbereitet von Hartwig Tegler und auch für eine weitere Verkostung verfügbar bei uns im Internet zu finden unter deutschlandradiokultur.de. Da gibt es die Sendung Vollbild auch als Podcast. Und Sie finden uns auch bei Twitter unter @dkulturfilm.